ich? Wann, wenn nicht jetzt? Ich weise euch zurecht mit neuen Tracks und neuer Leistung. Wer das fühlt, der hat Geschmack. Die anderen Typen haben verkackt, immer das Übliche. Ihr habt es nicht gecheckt und keine Peilung. Ja, die Tüte macht mich straff. Bin zwar müde, trotzdem wach. Wofür ich das hier mach? Digga, nur für diese Stadt. Weiß ich, fühl ich diese Stadt wie ein Kriegsherr in der Schlacht. Ja, langsam werd ich wütend, weil mit Güte nichts mehr klappt. Scheiß auf die Bitches, die wollen nur mein Geld. Scheiß auf die Snitches, die wollen dazu fällt. So F-O-30 sein, ich zeig kein Gesicht. Und von jetzt an verhandel ich professionell. Meine Feinde kenn ich, meine Freunde nicht. Weil sich jeder von denen wie eine Stange verhält. Digga, läuft es nicht? Ja, dann freuen die sich. Doch ich lasse nicht zu, dass ihr alles zerfällt. Fick mal die Hater, denn ich hab jetzt einfach mein eigenes Label. Bald seid es jeder und ihr habt dann wieder einen Grund, um zu reden. Dem Falschen vertraut, doch von jetzt an bleib ich nur noch selber am Hebel. Ich mach lieber schlau, Digga, bring deine Frau, ich löcher sie erst und dann nenn ich sie Bagel. Während viele verzweifeln, muss ich mich wieder beweisen und werd meine Ziele erreichen. Ihr seid alle Nieten und Pfeifen, ich lieb euch zur Seite. Eure Lieder sind scheiße, könnt niemals begreifen, was es heißt, ein Tiger zu sein, wie ein Tiger zu reißen. Ist doch klar, dass die Sieger beneiden, ist doch klar, dass Verlierer jetzt leiden. Wer wenn nicht ich? Sag es offen, mal für alle, die es nicht peinlich. Ich geh nicht mehr weg, bin gekommen, um zu bleiben. Mein Job ist von jetzt an die Welt nicht vertreiben. Endlich brauch ich nicht mehr viel zu sagen. Clip dir das Mixtape.